Hello, hello, hello. Hallo, hallo, hallo. So, what thoughts are you fixing your heart on? Auf welche Gedanken richtest du dein Herz? He says honorable and admirable. Admirable. Er sagt ehrenhaft und bewundernswert. I really like that. Das gefällt mir sehr. What would happen? Was würde passieren? If we would do what my good friend Charles Stock has taught me. Wenn wir das tun würden, was mein guter Freund Charles Stock mir erzählt hat. An amazing man of God who is leading a powerful work in America. Ein erstaunlicher Mann Gottes, der ein mächtiges Werk in Amerika geleitet hat. It was a long time ago. Vor langer Zeit. Actually, not so long. Eigentlich ist es noch gar nicht so lange her. Yeah, it was in 2011, so 11 years ago, 12 years ago. Ja, es war im Jahr 2011, also vor 11, 12 Jahren. So here's what he said. Hier ist, was er sagte. We were sitting over a meal and he said, you know, Reinhard? Wir saßen beim Essen und er sagte, weißt du, Reinhard? He said, every Christian should live by the 10-second rule. Jeder Christ sollte nach der 10-Sekunden-Regel leben. I said, what's the 10-second rule? Ich fragte, was ist die 10-Sekunden-Regel? Look at this. Schau mal. He said to me, every Christian should make a decision. Er sagte, jeder Christ sollte die Entscheidung treffen. Do not allow any thought that doesn't glorify Jesus Christ for more than 10 seconds. Keinen Gedanken, der nicht Jesus Christus verherrlicht, länger als 10 Sekunden zuzulassen. I like that. Das gefällt mir. Think about it. Denk darüber nach. The Bible tells us to continually fix your thoughts, which of course we know come from the heart. Die Bibel sagt uns, dass wir unsere Gedanken, von denen wir natürlich wissen, dass sie aus dem Herzen kommen, on what is admirable. Ständig auf das richten sollen, was bewundernswert ist. So that means the moment a thought comes to you where you think about something that's not admirable. Das heißt also, dass du in dem Moment, in dem du an etwas denkst, das nicht bewundernswert ist, you don't allow it for more than 10 seconds. Es nicht länger als 10 Sekunden zulässt. And then you do what? Und was tust du dann? Remember, you cannot fight a negative thought. Never, you will lose that battle. Denke daran, du kannst einen negativen Gedanken nicht bekämpfen, niemals. Du wirst diesen Kampf verlieren. So you replace your thought. Also ersetzt du deinen Gedanken. So whenever you think something is not admirable, you stop yourself. No longer than 10 seconds you think the thought. Wann immer du also etwas denkst, das nicht bewundernswert ist, hältst du dich selbst an. Nicht länger als 10 Sekunden denkst du diesen Gedanken. And then you do what? Und was tust du dann? Then you replace it with something that's admirable. Dann ersetzt du ihn durch etwas, das bewundernswert ist. Ah, but Reinhard, when I think about this person, my mother-in-law, my father-in-law, my husband, my wife, whoever. Ah, aber Reinhard, wenn ich darüber nachdenke, meine Schwiegermutter, mein Schwiegervater, mein Mann, meine Frau, wer auch immer. There's nothing admirable to think about them. Es gibt nichts Bewundernswertes an ihnen zu denken. Well, why don't you ask God to let you see everybody the way he sees them? Warum bittest du Gott nicht, dass er dich jeden so sehen lässt, wie er ihn sieht? How would you feel when God looks at me and says, you know, there's really nothing admirable to think about that person? Wie würdest du dich fühlen, wenn Gott dich anschaut und sagt, weißt du, es gibt wirklich nichts Bewundernswertes über diese Person zu denken? The truth is, die Wahrheit ist, that in our flesh, in the natural, there's nothing admirable about any of us. Dass es in unserem Fleisch, im Natürlichen, nichts Bewundernswertes an keinem von uns gibt. All of us have sinned in such a way that Jesus Christ had to go to the cross for us. Wir haben alle gesündigt, dass Jesus Christus für uns ans Kreuz gehen musste. And now we are new creations in Jesus Christ. Und jetzt sind wir eine neue Schöpfung in Jesus Christus. So we have to always ask the Lord to let us see everybody the way he sees them. Then we can think differently. Wir müssen den Herrn also immer darum bitten, dass er uns jeden so sehen lässt, wie er ihn sieht. Dann können wir anders denken. Do you know, if we learn to think this way, we will have a beautiful harvest. Weißt du, wenn wir lernen, so zu denken, werden wir eine wunderbare Ernte einfahren. The next thing he says to fix your thoughts on what is beautiful. Das nächste, was er sagt, ist, dass du deine Gedanken auf das Schöne richten sollst. Ah, what a terrible weather. I don't like the rain. Was für ein schreckliches Wetter. Ich mag den Regen nicht. And we fix our mind on the bad. Dann richten wir unsere Gedanken auf das Schlechte. You know, people who do that, they're never happy. Menschen, die das tun, sind nie glücklich. If it's cold, it's too cold. Wenn es kalt ist, ist es zu kalt. If it's hot, it's too hot. Wenn es heiß ist, ist es zu heiß. If it's rain, it's too wet. Wenn es regnet, ist es zu nass. If it doesn't rain, it's too dry. Wenn es nicht regnet, ist es zu trocken. They never find any good in anything. Sie finden nie etwas Gutes an irgendetwas. And the Bible says that this has to do with the heart. Und die Bibel sagt, dass dies mit dem Herzen zu tun hat. So don't fix your thought of something that is not beautiful. Fix it on something that's beautiful. Also richte deine Gedanken nicht auf etwas, das nicht schön ist. Richte sie auf etwas, das schön ist. Reinhard, if you would know my life, there's nothing beautiful in my life. Reinhard, wenn du mein Leben kennen würdest, es gibt nichts Schönes in meinem Leben. Well, then fix your thoughts on Jesus. He's extremely beautiful. Dann richte deine Gedanken auf Jesus. Er ist extrem schön. You know, the moment we fix our thoughts on things that are not beautiful, our lives get so messed up. Weißt du, in dem Moment, in dem wir unsere Gedanken auf Dinge richten, die nicht schön sind, wird unser Leben so durcheinander gebracht. The moment we fix our thoughts on what is beautiful, our lives will be so amazing. In dem Moment, in dem wir unsere Gedanken auf das Schöne richten, wird unser Leben so erstaunlich sein. You know why? Und weißt du warum? Because every thought that you fix your heart on is a seed that you plant. Weil jeder Gedanke, an den du dein Herz hängst, ein Samen ist, den du pflanzt. You know, I don't believe in positive thinkers and negative thinkers. Ich glaube nicht an positiv denkende und negativ denkende Menschen. I don't believe in people with a pessimist or an optimist attitude. Ich glaube nicht an Menschen mit einer pessimistischen oder einer optimistischen Einstellung. Do you know what I believe in? Weißt du, woran ich glaube? I believe people with a crooked heart and people with a straight heart. Ich glaube an Menschen mit einem verkehrten Herzen und an Menschen mit einem aufrichtigen, geraden Herzen. People with a straight heart, they will simply refuse to think what is not beautiful. Menschen mit einem aufrichtigen Herzen werden sich einfach weigern, etwas zu denken, das nicht schön ist. And then suddenly everybody else will think, wow, they are always positive. It's because they choose the thoughts that they focus on. Und dann denken alle anderen plötzlich, die sind immer so positiv. Das liegt daran, weil sie gute Gedanken wählen, auf die sie sich konzentrieren. I tell you, I've learned the incredible danger of focusing on the wrong things with the thoughts of your heart. Ich sage dir, ich kenne die unglaubliche Gefahr, sich mit den Gedanken des Herzens auf die falschen Dinge zu konzentrieren. So remember. Denk also daran. Heaven and hell is not something about the future only. It starts right today. Himmel und Hölle liegen nicht nur in der Zukunft, sondern fangen schon heute an. And it starts with what thought you fix your heart upon. Es beginnt damit, auf welche Gedanken du dein Herz richtest. So, start creating your own heaven. Also fang an, dir deinen eigenen Himmel zu schaffen. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.